Die Angst am frühen Morgen. Ein Hörspiel von Milo Dohr und Reinhard Federmann. In den Hauptrollen Harald Junke, Peter Frank und Irene Marholt. Ich wohne in einer der schönsten Gegenden Europas. Die großen englischen Fenster des Hauses, das ich gemietet habe, sehen auf einen subtropischen Garten mit Palmen, Zypressen und Agaven. Und durch dieses wuchernde Grün schimmert die endlose blaue Fläche der Adria. Es ist eine richtige Ansichtskartenlandschaft. Solange ich zurückdenken kann, habe ich mir gewünscht, so zu wohnen. In einem großen Haus, mit allem Komfort, in einer friedlichen Gegend, im Besitz eines ansehnlichen Bankkontos, frei und unabhängig. Aber ich bin nicht frei. Ich sitze am Fenster und schaue hinunter in den Garten und auf das Stück staubig weißer Straße, das ich von hier aus sehe. Ich habe Angst. Die Angst lässt mich kaum einschlafen. Jeden Augenblick kann ein Wagen die Straße heraufkommen und ein Herr kann aussteigen, irgendein unscheinbarer Herr. Schon seit Monaten schlafe ich nur mehr mit Hilfe von Tabletten und wenn ich am frühen Morgen mit wirrem Kopf erwache, dann liegt mir die Angst auf der Brust wie ein schwerer Stein. Ich wage nicht, mich aufzusetzen und mich umzusehen, ob jemand im Zimmer ist. Ich liege steif da und warte, bis er mich anspricht. Der unscheinbare Mann sitzt still auf einem Stuhl, hält eine Aktentasche auf seinen Knien und beobachtet mich mit ruhigem Blick. Er ist seiner Sache sicher. Er weiß, dass ich ihm nicht entkommen kann. Er braucht keine Gewalt anzuwenden. Ich muss mit ihm gehen, wohin er mich führt, und alles hinter mir lassen. Das Haus und mein Bankkonto, meine Garderobe und meinen Wagen. Und alles wird wieder von vorn anfangen. Manchmal denke ich, dass sie mich schon lange beobachten. Vielleicht haben sie jemanden ausgeschickt, der mich die ganze Zeit über nicht aus den Augen gelassen hat. Angefangen von dem Nachmittag, an dem ich das Geld in Zürich von der Bank abgehoben hatte. Ich habe alles getan, um meine Spur zu verwischen. Ich bin nach Genua und nach Neapel gefahren und es sollte so aussehen, als hätte ich mich nach Afrika eingeschifft. Aber dann bin ich ganz still und bescheiden als Passagier dritter Klasse an die Adria zurückgefahren. Hier falle ich nicht auf. Hier glaubt man mir, dass ich Andrew C. Barnett heiße und ein harmloser Schriftsteller bin. Wenn ich nachts auf meiner Maschine tippe, dann können Sie sich denken, ich bringe Feuilletons über Land und Leute zu Papier oder einen Liebesroman. Keiner weiß, dass ich schreiben muss, weil ich Angst habe. Ich muss es ja jemandem sagen, einem, dem ich nicht in die Augen schauen muss. So tippe ich es hier in meine Maschine, nachdem ich alle Türen verschlossen habe und niemand sieht mir zu. Ich kann mir nämlich einfach nicht vorstellen, dass sie mich in Ruhe lassen werden, nach all dem Theater, das ich ihnen vorgespielt habe und wo es ihr Geld ist, mit dem ich durchgegangen bin. Ich habe ihnen ein Schnippchen geschlagen und das können sie nicht verwinden. Sie sind geduldig, aber sie vergessen nicht. Sie haben viel harmlosere Leute geholt, um sich an ihnen zu rächen. Und da sollten sie mich in Ruhe lassen? Dieser Nachbar von mir, es war mir gar nicht recht, dass die leerstehende Villa nebenan vor einiger Zeit einen Bewohner bekam. Er ist auch Amerikaner. Angeblich ein wohlhabender Kaufmann, der sich hier von den Plagen seines Berufs erholt. Auch er lebt ganz allein und auch er bekommt keine Briefe, nur an jedem Monatsersten einen Scheck. Der Mann sieht nicht aus wie ein Geheimpolizist. Wie sieht ein Geheimpolizist aber aus? Langsam habe ich mich daran gewöhnt, den kleinstämmigen 50er bei einem Glas Bier in seinem Garten oder mit einer Angelrute auf einem Felsen sitzen zu sehen. So oft ich an seinem Zaun vorbeigehe, grüßt er mich höflich und fordert mich auf, etwas mit ihm zu trinken. Was ich aber ebenso regelmäßig mit höflichem Dank ablehne. Auch heute erwiderte ich seinen Gruß und wollte vorbeigehen, als er plötzlich einen seiner muskulösen, behaarten Arme nach mir ausstreckte und mich am Handgelenk packte. Jetzt habe ich aber genug. Diesmal entwischen Sie mir nicht. Ja, ich muss dringend in den Ort Zeitung kaufen. Ach, das hat doch Zeit. Ja. Ich habe Whisky kaltgestellt. Ja, aber vielleicht... Wenn Sie mir jetzt davonlaufen, grüße ich Sie nicht mehr. Ja, Moment, kommen Sie. Ich habe da hinten eine Laube. Sehr schön schattig. Also nun los, ja, nun kommen Sie schon. Kommen Sie. Ja, also, ja bitte. Bitte, nehmen Sie Platz. Dankeschön, danke. Sehen Sie, so stelle ich mir gut nachbarliche Beziehungen vor. Dass wir ein bisschen im Garten sitzen, hier oder bei Ihnen, einen trinken und miteinander plaudern. Wir sind doch Landsleute, man muss zusammenhalten. Kann einmal geschehen... Bitte? Es kann einmal geschehen, dass man die Hilfe eines guten Nachbarn braucht. Man kann krank werden. Gott behüte, aber wer weiß. Oder ein Unfall. Man stürzt die Treppe hinunter, wenn man in den Keller geht. Ne? Oder mit dem Wagen passiert etwas. Oder in Ihre Villa dringen Einbrecher ein. Naja, kein Grund zur Unruhe. Man muss doch mit solchen Dingen rechnen. Wer sollte Ihnen dann zu Hilfe kommen, wenn nicht ich? Ich hoffe, Sie würden es genauso gerne für mich tun. Ja, selbstverständlich, Mr. Field. Zum Wohl. Zum Wohl. Es war schon immer mein Wunsch, einen Schriftsteller persönlich kennenzulernen. Aha. Ich möchte nicht unbescheiden sein, aber könnten Sie mir nicht mal eins Ihrer Bücher zum Lesen geben? Ja, ich habe leider nichts da. Ich wollte eigentlich nur kurz in Europa bleiben. Schade. Sich so. Sie arbeiten so fleißig. Ich höre Sie immer tippen, sogar nachts und am frühen Morgen. Ich kann mir vorstellen, dass das eine besonders gute Zeit zum Arbeiten ist. Ich bin auch Frühaufsteher. In meinem Beruf. Noch ein bisschen so, oder? Ja, bitte. Nein, nein, nein, danke. Das genügt schon so. Dankeschön. Mhm. Natürlich wäre es eine Zumutung, Sie zu bitten, mir Ihr Manuskript zu zeigen. Aber vielleicht könnten Sie mir einmal erzählen, warum es sich in Ihrem neuen Buch handelt. Ja, ja, nicht bitte. Heute. Später. Ja. Ich hoffe, wir werden jetzt öfter zusammensitzen. Auf Ihr Wohl. Ihr Wohl. Wie bekommt Ihnen eigentlich das Klima? Oh. Sie sind doch aus dem Osten, nicht wahr? Aus New York, ja. Da geht es Ihnen sicher genauso wie mir. Ich bin aus Chicago. Mhm. Wenn man gewohnt ist, in einer Millionenstadt zu leben, dann kommt man sich in dieser Gegend ein bisschen verlassen vor. Ja, ein bisschen. Natürlich, die Landschaft ist hübsch, das Meer. Aber die Leute, wenn ich allein an diesen komischen Baron denke. Ja. Gehen Sie heute Abend hin? Er gibt schon wieder ein Gartenfest. Nein, nein, ich bin nicht eingeladen. Sehen Sie, das ist typisch. Die kleinen Gänse vom Film und die reichen alten Schachteln, die auf Männerfang aus sind, die vergisst er nie einzuladen. Ja, das... Aber den einzigen Mann von Bedeutung, der hier wohnt, den übersieht er. Ja, ja, also mir macht das nichts aus. Ich bin hierher gekommen, um zu arbeiten. Ja, schön, gewiss, aber ein bisschen Erholung. Wissen Sie, mir wäre es auch lieber, wenn Sie einmal mitkämen. Wir könnten uns in eine Ecke zurückziehen und uns über ernstere Probleme unterhalten. Ich weiß, was ich tue. Ich sage nur unter der Bedingung zu, dass man auch Sie einlädt. Aber ich bitte Sie, Mr. Field, dass... Keine Ausrede. Nennen Sie mich Sol. Alle meine Freunde nennen mich Sol. Er winkte mir nach wie einem Freund, den er schon jahrelang kannte. Ich überlegte stundenlang, wie ich unauffällig von hier verschwinden könne. Aber dann sah ich die Zwecklosigkeit eines solchen Versuchs ein. Wo immer ich mich niederlassen würde, würde ein anderer Mr. Field auftauchen. Mich freundlich zu einem Whisky einladen und sich nach meinem Namen, meiner Herkunft und meiner Vergangenheit erkundigen. Am Nachmittag kam ein Brief des Baron Carlo Stefano D'Ampezzo, der mich in einer feierlichen Sprache zu seinem Gartenfest lud. Absagen konnte ich leider nicht, ich hätte mich damit nur verdächtig gemacht. Man muss seinen Feinden ins Gesicht sehen, das ist viel besser, als sich vor ihnen zu verstecken. Ich wollte das Spiel mitmachen. Wenn ich aber gewusst hätte, was diese Party alles heraufbeschwören würde, dann wäre ich nicht hingegangen. Es freut mich außerordentlich, dass ich Sie endlich bei mir begrüßen darf, Mr. Barnes. Ah ja? Ich habe schon sehr viel von Ihnen gehört. Und ich lese alles, was die Zeitungen über Sie schreiben. Sehr freundlich. Kommen Sie bitte, ich mache Sie gleich bekannt. Bitte. Mrs. Warner, darf ich Ihnen Ihren Landsmann Mr. Barnett vorstellen, den berühmten Schriftsteller? Wo trifft man die interessantesten Amerikaner, wenn nicht in Europa? Arbeiten Sie an einem neuen Buch oder schreiben Sie für den Film? Film, ja. Ach, Sie sind Schriftsteller. Wunderbar. Ich bin Produzent. Kostic, mein Name. Ich suche ganz verzweifelt einen Stoff, der an der Küste spielt. Darf ich die Herren noch auf das Buffet aufmerksam machen? Es befindet sich genau hinter Ihnen. Der Kaviar ist wirklich hervorragend. Danke. Ich überlasse die Herren ihrem Fachgespräch. Mrs. Warner, diesen Tanz haben Sie mir versprochen. Habe ich das wirklich? Also, auf später, Mr. Barnett. Es wird Ihnen doch nicht schwerfallen, etwas derartiges zu finden. Ja, ich bin leider seit langem festgebunden. Pedro? Nehmen Sie es mir nicht übel, aber ich darf Ihnen nicht einmal sagen, für wen ich arbeite. Gut, ich verstehe. Wir sagen auch nichts, ehe die Sache nicht fix und fertig ist. Wir können natürlich nicht so viel zahlen wie Hollywood, aber vielleicht könnten Sie einen Gedanken, den Sie schon verworfen haben, wieder aufgreifen. Wir sind für jede Anregung dankbar. Muss ja gar nicht viel sein. Ganz einfache Handlung. Schöne Frauen, ein bisschen Musik, dazu das Meer. Fertig. Ja. Ich glaube, ich sehe, worauf Sie hinaus wollen. Ich werde daran denken. Ekelhaft das Ganze. Da tanzen die Leute und fressen Kaviar und im Dorf gehen die Fischer in Lumpen umher und haben nichts zu essen. Einfach ekelhaft. Wenn ich allein an meinen Vater denke, es gibt nichts, woran er nicht verdient. Am Frieden und am Krieg und am Elend. Am meisten aber am Krieg. Er macht Präzisionsinstrumente. Von wem er das Geld dafür bekommt, ist ihm ganz egal. Er verkauft an alle. Jetzt kuriert er seine Gicht und frisst aus, damit meine Schwester will er gut verheiraten. Lassen Sie sich nicht einfallen, Sie zum Tanzen aufzufordern. Meine Mutter hat schon gesagt, Sie beide würden ein hübsches Paar abgeben, Vorsicht. Ja, ich danke Ihnen. Jetzt will er mich noch zwingen, in sein dreckiges Geschäft einzusteigen. Und was mich das interessiert, ich schreibe, das ist doch eine Leidenschaft. Sie werden das verstehen, wenn Sie auch nur für Filme schreiben. Darf ich Ihnen einmal etwas von mir schicken? Ja, aber ich bitte darum. Ich werde es mit größtem Interesse lesen. Ich habe sofort gesehen, Sie sind ein wirklicher Dichter, der ein Herz hat. Dürfte ich Sie noch um eine Gefälligkeit bitten? Sehen Sie die Dame, die da allein an der Bar sitzt, die Blonde? Ja. Könnten Sie mich ihr vorstellen? Mein Name ist Dürrmeier aus Zürich. Ja, aber ich kenne die Dame doch gar nicht. Miss Hillman. Evelyn Hillman? Aus Kalifornien. Sie können sie doch einfach ansprechen. Sie haben doch bestimmt eine gewisse Praxis in solchen Dingen. Aber ich, verstehen Sie, ich bin zwar reifer als meine Altersgenossen, geistig, nicht wahr? Mhm. Aber beim Umgang mit Damen bin ich, wie soll ich nur sagen, ich kenne hauptsächlich Gymnasiastinnen. Mhm. Und wenn Sie dann mit ihr sprechen, könnte ich doch ganz zufällig vorbeikommen und sie stellen mich einfach vor. Tja. Wenn mich aber die Dame selbst interessiert. Mr. Barnett, das meinen Sie doch nicht im Ernst. Erlauben Sie, dass ich mich zu Ihnen setze, Monsieur? Warum nicht? Jetzt sind Sie eben dran. Wie machen Sie das? Haben Sie darum gewürfelt, wer mich als Nächster unterhalten soll? Entschuldigen Sie, mein Name ist Barnett. Dann schießen Sie los. Sie haben keine Ahnung, wer ich bin. Sie halten mich für irgendeines dieser vielen Mädchen, aber kaum hatten Sie mich gesehen, war Ihr Herz entflammt. Sie können nicht mehr ohne mich leben. Na, was ist? Kommen wir zur Sache. Knien Sie schon nieder. Schwören Sie mir ewige Liebe. Machen Sie mir einen Heiratsantrag. Mich langweilen alle diese Übergänge. Sie verwechseln mich. Ach, gehen Sie weg. Gehen Sie weg. Da sind Sie ja, Mr. Field. Sie sollen doch Zoll zu mir sagen. Ach so, ja. Sagen Sie, haben Sie eine Ahnung, was mit dem Mädchen an der Bar los ist? Die ist verrückt, vollkommen verrückt. Sie bildet sich ein, alle Männer haben es auf ihr Geld abgesehen, nicht auf ihre Schönheit. Sie ist die Tochter von Hillman. Stimmt. Stahlhelmen. Millionen über Millionen. Jetzt sucht sie Trost im Gin und geht zum Psychoanalytiker. Ah, Rostbeef. Ja, es gibt nichts Besseres als ein anständiges Rostbeef. Wissen Sie, ich muss mich ein bisschen erholen. Und bisher habe ich Eheberater gespielt. Mrs. Warner hat sich unseren Baron in den Kopf gesetzt. Und er aber lebt und stirbt für Miss Hillman. Und Miss Hillman will von ihm nichts wissen und sie will von keinem Mann etwas wissen. Und so sind sie alle unglücklich. Mrs. Warner, tut mir leid. Sie ist wirklich eine nette Frau. Ich weiß nur nicht, wie ich ihr helfen soll. Naja, was nehmen Sie? Auch Rostbeef? Nein, danke. Ich habe schon genug gegessen. Sehr richtig. Ich sollte auch nicht so viel essen. Gehen wir ein bisschen ins Freie? Gut. Sprechen wir also offen. Legen wir die Karten auf den Tisch. Ich habe mich genauestens nach Ihnen erkundigt. Sie sind kein Schriftsteller. Es gibt keinen Schriftsteller mit dem Namen Andrew C. Barnett. Ich würde also vorschlagen, dass wir mit dem versteckten Spielen aufhören. Ganz wie Sie wollen. Sie haben alles ganz schlau angefangen, mein Lieber. Aber mir waren Sie nicht schlau genug. Ich bin ein alter Hase. Also sagen Sie schon, was Sie von mir wollen. Was ich von Ihnen will? Ich will nur, dass man mich in Ruhe lässt. Ich habe alles getan, was man von mir verlangt hat. Ich habe die Staaten verlassen. Ich lebe ganz zurückgezogen. Sie können mir überhaupt nichts nachweisen. Ich verstehe kein Wort. Wenn die Burschen da drüben ohne mich weiterarbeiten, dann können Sie nicht mich dafür verantwortlich machen. Sie haben überhaupt keinen Grund, gegen mich vorzugehen. Was wollen Sie damit sagen? Wenn Sie das Geld meinen, das ich monatlich bekomme, das sind Zinsen von meinem Kapital. Wenn die Polizei behaupten will, es sei Schweigegeld oder etwas Ähnliches, das müssen Sie mir erst nachweisen. Wofür halten Sie mich eigentlich? Mir können Sie nichts erzählen. Ich rieche Polizisten auf 1000 Meter. Tja, sagen Sie mal, das ist aber wahnsinnig komisch. Ich denke nämlich die ganze Zeit, Sie wollen mich verhaften. Ja. Ja. Ja. Darauf gehen wir einen trinken. Ja. Also gehen wir schnell zur Bahn, da kommt wieder dieser schreckliche Filmproduzent. Ja, da sitzt wieder Miss Hillman mit dem jungen Diermeier. Ja, der Junge hat es also ohne mich geschafft, was? Baron, Baron, Sie müssen mir helfen. Denken Sie nur, während ich hier war, ist in meiner Villa eingebrochen worden. Mein ganzer Schmuck ist weg. Nein. Ja. Da muss man sofort etwas unternehmen. Sie müssen die Polizei anrufen, Sie sind doch ein Mann. Einen Augenblick, ja? Solche Dinge übereilt man nicht. Ehe wir die Polizei hinzuziehen, müssen wir genau feststellen, wie das alles vor sich gegangen ist. Mrs. Warner, Sie sind aufgeregt. Haben Sie genau nachgesehen? Haben Sie überall gesucht? Na, natürlich. Ich bin nach Hause gekommen, ich wollte schlafen gehen. Ich habe meinen Schmuck abgenommen und wollte ihn in die Lade legen. Die Lade war leer. Recht geschieht Ihnen, wenn Sie Ihren Schmuck im Toiletttisch aufheben. Warum legen Sie ihn nicht in ein Safe? Miss Hillman, es ist nicht der Augenblick, über solche Fragen zu diskutieren. Nebenan ist ein Diebstahl begangen worden. Und wir werden dieser Sache auf den Grund gehen. Ganz meine Meinung, Mr. Field. Ich glaube, wir gehen am besten gleich zu Mrs. Warner hinüber und nehmen einen Augenschein vor. Darf ich Sie bitten, Mrs. Warner? Sie sind so hilfsbereit, Baron. Die Sache gefällt mir nicht. Auch mir gefiel die Sache nicht. Es würde sich nicht vermeiden lassen, die Polizei heranzuziehen. Und ich wusste gut, wie die Polizei arbeitet. Jeder Teilnehmer dieser Party würde einem Verhör unterzogen werden und was noch schlimmer war, einer genauen Überprüfung. Dabei konnte es leicht passieren, dass die Polizei auf Dinge kam, die mit diesem Diebstahl gar nichts zu tun hatten, die aber möglicherweise noch viel, viel unangenehmer waren. Ich setzte mich auf eine Bank und nahm langsam einen Schluck Whisky. Ich saß in der Falle, die ich mir selbst gestellt hatte. Alles hatte damit angefangen, dass ich aus der Armee entlassen wurde. Als ich in die Staaten zurückkam, wurde mir bald klar, dass mein Leben dort viel unbequemer sein würde als bisher in Europa. Ich hatte nichts Besonderes gelernt. Und das bisschen Geld, das ich erspart hatte, reichte nicht dazu, dass ich mich drüben selbstständig machte. So fuhr ich zurück nach Wien, der Stadt, in der ich zuletzt stationiert gewesen war. Ich dachte, dass ich dort bessere Voraussetzungen haben würde, von vorne anzufangen. Es stand damals schon fest, dass die Besatzungstruppen das Land bald verlassen würden. Ich wollte mir den Umstand zunutze machen, dass viele Amerikaner ihre Wagen zurückließen, weil der Rücktransport unrentabel war. Ich hatte die Absicht, diese Wagen billig zu erwerben und mit Gewinn an österreichische Interessenten weiterzugeben. Autos waren von jeher mein Hobby gewesen. Betriebskapital hatte ich kaum nötig. Mein ganzes Büro bestand aus einem Untermietzimmer und einem Telefon. Nach einigen Anfangserfolgen erschien mir das Geschäft vielversprechend und ich entschloss mich, die Chance auszunützen und es in größerem Umfang zu betreiben. Da ich aber nicht genügend Geld hatte, um mehrere Wagen auf einmal zu kaufen, nahm ich bei einem sogenannten Finanzbüro einen kurzfristigen Wechselkredit zu übermäßig hohen Diskontsätzen auf. Zu meinem Unglück war dies gerade der Augenblick, in dem die anfängliche Hochkonjunktur in der Branche je abflaute. Es entstand eine allgemeine Unlust, amerikanische Wagen zu kaufen. Ihr Benzinverbrauch war zu hoch, ebenso die Steuer- und die Versicherungsprämien. Ich musste also einige Wagen mit Verlust abgeben und die Wechsel, die ich nicht einlösen konnte, bei dem Finanzbüro prolongieren. Genau genommen fing es damit an, dass Willi Neumann in mein Büro kam. Er hatte seinen Besuch telefonisch angekündigt. Als ich ihn empfing, war er für mich nichts weiter als ein Mann, der einen amerikanischen Wagen billig erwerben wollte. Er legte besonderen Wert darauf, einen schnellen Wagen zu bekommen. Ich versprach ihm, ihn anzurufen, sobald ich etwas Geeignetes für ihn gefunden hätte. Er ließ mir seine Karte da und ging. Die Vorschläge, die ich ihm in den nächsten 2-3 Tagen machte, sagten ihm aber nicht zu. Die Wagen waren ihm entweder zu alt oder nicht schnell genug. Am Preis hatte er nie etwas auszusetzen. Ich beschloss also, mich nach einem wirklichen Prachtstück umzusehen, das auch entsprechend teuer war. Am 3. Tag nach Neumanns Besuch erschienen 2 Herren bei mir, von denen ich sofort wusste, dass sie keine Kunden waren. Der eine war ein schmächtiger Bursche mit listigem Gesicht, der andere ein Bulle. Gekleidet waren sie beide nicht übermäßig elegant. Mr. Carpenter? Ja, bitte? Wir möchten mit Ihnen sprechen. Eine peinliche Angelegenheit. Es handelt sich um Ihre Wechsel. Wieso? Das ist doch in Ordnung. Sie sind prolongiert. Das schon. Das Finanzbüro war aber leider nicht in der Lage, länger zu warten. So haben die Leute ihre Wechsel an uns weitergegeben. Und nun wollten wir uns bei Ihnen erkundigen, wann Sie die Wechsel einzulösen gedenken. Nächste Woche, sobald Sie fällig sind. Das haben Sie auch dem Finanzbüro schon ein paar Mal versprochen. Werden Sie nächste Woche die 50.000 Schillinge haben? Ja, natürlich. Ich habe ja noch mehrere Wagen da. Gerade darüber wollten wir mit Ihnen sprechen. Sie verhandeln mit Herrn Neumann, nicht wahr? Er will doch einen Wagen von Ihnen kaufen. Ich frage mich, ob Sie meine Wechsel überhaupt besitzen. Sie werden doch noch Ihre eigene Unterschrift kennen. Das Geld ist in 8 Tagen fällig. Aber ich hoffe, dass wir uns gut vertragen werden. Sagen Sie Walter zu mir, das wird die Sache erleichtern. Das hier ist Leo. Willi Neumann ist ein Freund von uns. Wir haben die Befürchtung, dass er im Begriff ist, eine Dummheit zu machen. Eine sehr große Dummheit. Wozu braucht er überhaupt einen Wagen? Er hat doch den Direktionswagen. Hat er Ihnen gesagt, wozu er den Wagen braucht? Wenn ich Sie recht verstehe, dann möchten Sie verhindern, dass Ihr Freund Neumann einen Wagen kauft. Nein, das nicht. Es wäre uns nur sehr angenehm, wenn Sie ihn fragen könnten, wozu er den Wagen braucht. Wenn Sie etwas von mir wollen, dann müssen Sie mir schon mehr erzählen. Hören Sie, unser Freund Neumann hat anscheinend die Absicht, sich aus dem Staub zu machen, unter sehr unangenehmen Umständen. Tut mir leid. Das müssen Sie schon mit Herrn Neumann ausmachen oder mit wem Sie wollen. Ich verkaufe ja nur Autos. Wenn Sie Kunden dafür finden. Wir kennen Ihre Situation ganz genau, Mr. Carpenter. Sie haben uns missverstanden. Wir wollen Sie in Ihren Geschäften nicht stören. Aber Sie könnten uns einen großen Dienst erweisen und würden dabei auch nicht schlecht abschneiden. Schlechte Geschäfte mache ich ebenso wenig wie schmutzige. Sie scheinen in letzter Zeit eine ganze Menge schlechter Geschäfte gemacht zu haben. Von schmutzig kann keine Rede sein, im Gegenteil. Wir wollen ein Verbrechen verhindern. Bitte erzählen Sie. Sie wissen doch, er ist einer der Direktoren der Riva-Aktiengesellschaft. Ein Betrieb, der unter sowjetischer Verwaltung steht, falls Sie das nicht wissen sollten. Die Firma wird aber in nächster Zeit den österreichischen Behörden übergeben werden. Die Sache eint also. Neumann war viel im Ausland. Er scheint dabei Geschäfte auf eigene Rechnung gemacht zu haben. Leider kann man nichts Genaues feststellen. Über solche Geschäfte führt man nicht Buch. Es ist nur so, dass der Betrieb plötzlich einen Defizit hat. Jetzt würde uns interessieren, wo Direktor Neumann das Geld deponiert hat, das ihm nicht gehört, sondern das er sozusagen von der Firma abgezweigt hat. Es würde uns genügen, wenn Sie in Erfahrung bringen könnten, wohin er fahren will und wann. Warum wenden Sie sich nicht an die Polizei? Wir wollen Herrn Neumann nicht schaden. Wir wollen nur das Geld. Es handelt sich um eine ziemlich bedeutende Summe. Falls Sie uns wirklich helfen könnten, würden wir Ihnen Ihre Wechsel zurückgeben. Vielleicht noch etwas darüber. Das hängt von Ihrem Erfolg ab. Ja, aber warum soll er sich gerade mir anvertrauen? Er hat doch keine Freunde hier außer unseren Leuten. Sie sind ihm unverdächtig. Sie sind Amerikaner. Sie könnten es sicher so einrichten, dass Sie sich bei diesem Wagenkauf etwas näher mit ihm befreunden. Sie könnten zusammen essen gehen, ein Glas trinken, ihm geschäftliche Vorschläge machen. Geschäfte, die man in Italien machen könnte oder in der Schweiz. Möglicherweise kommt da etwas heraus. Vielleicht sagt er Ihnen, dass er irgendwo Geld liegen hat. Wir tippen am ehesten auf die Schweiz. Es genügt schon, wenn er Ihnen sagt, was er nach der Auflösung der Riva zu tun gedenkt. Dass die Österreicher ihn als Direktor nicht übernehmen werden, wo er so lange bei uns gearbeitet hat, das ist ja klar. Vielleicht sagt er Ihnen, wohin er fahren will. Es könnte Ihnen doch nicht schwerfallen, das herauszubringen. Und die Belohnung ist nicht gering. Ich werde mir das überlegen. Lassen Sie es sich aber nicht einfallen, Herrn Neumann von diesem Gespräch zu benachrichtigen. Auch nicht die Polizei. Wir würden es herausbekommen. Außerdem würde Ihnen niemand glauben. Sie haben keine Zeugen. Sie haben das alles nur geträumt. Sie hatten die Sache gut vorbereitet. Sie mussten Herrn Neumann schon lange beschattet haben. Und als Sie sahen, dass er bei mir einen Wagen kaufen wollte, hatten Sie meine Verhältnisse ausgekundschaftet und sich in den Besitz der Wechsel gesetzt, um mich nach allen Regeln der Kunst zu erpressen. Ach, am liebsten hätte ich Ihnen 50.000 Schilling auf den Tisch geknallt und Sie beide hinausgeworfen. Aber ich hatte das Geld nicht. Ich hatte nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich tat, was Sie wollten, oder ich ging zu Neumann, um ihn meinerseits zu erpressen. Er tat mir nicht leid. Er hatte jahrelang mit den Russen zusammengearbeitet, ihnen gute Dienste geleistet und Vorteile von ihnen gehabt. Er gehörte zu ihnen. Aber ich konnte ihn trotzdem nicht ans Messer liefern. Ich rief ihn an und bat ihn, abends in mein Büro zu kommen. Ich hätte einen besonders schnellen Wagen gefunden. Wo ist der Wagen? Gehen wir gleich runter, ich möchte ihn sehen. Ja, ehe wir ins Geschäft gehen, müssen wir noch einiges klären. Bitte schön, Herr Neumann. Danke. Es gibt ja anscheinend Leute, die entschieden dagegen sind, dass sie einen schnellen Wagen kaufen. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ich spreche von zwei Herren, die heute bei mir waren. Was für zwei Herren? Ich habe sie nie vorher gesehen, zwei Herren. Sie benahmen sich ähnlich wie Polizisten. Mhm. Oder Erpresser. Oder wie ein Mittelding zwischen Polizisten und Erpressern. Aber sie scheinen es nicht so sehr auf mich abgesehen zu haben, sondern auf Sie. Dann wäre es aber einfacher gewesen, die Leute wären zu mir gekommen. Wenn das geschieht, würde es für Sie zu spät sein. Schade um das viele Geld, das Sie auf die Seite gelegt haben. Von welchem Geld sprechen Sie denn überhaupt? Von den paar Millionen, die Sie im Ausland deponiert haben und die eigentlich der Riva AG gehören. Wie sahen die Männer aus? Einer war dick, der andere mager. Naja, was soll ich Ihnen sagen? Ganz gewöhnliche Männer. Aber Sie haben sich große Mühe gegeben, mich in die Hand zu bekommen. Die Sache scheint Ihnen viel wert zu sein. Waren es Russen? Ja, ich glaube, der eine. Der andere war Österreicher. Mhm. Mhm. Sie müssen den beiden was erzählen, das ist klar. Ins Ausland fahre ich jedenfalls nicht. Ich bleibe in Wien. Ich habe hier einen Posten in Aussicht, sobald die Riva aufgelöst ist. Einen guten Posten. Wo sagen wir Ihnen das nächste Mal? Den Wagen brauche ich zu Repräsentationszwecken. Ich zweifle nur daran, ob die zwei damit zufrieden sein werden. Fürs Erste wird es genügen. Man muss sie nur hinhalten, ein paar Tage. Schön, schön. Aber wenn die paar Tage vorbei sind und Sie sitzen in Zürich, dann kommen die zwei mit meinen Wechseln über 50.000 Schilling, die Sie gekauft haben, um mich damit zu erpressen. Wie kommen Sie auf Zürich? Ich hab's nur so gesagt. Die zwei wissen es noch nicht, sie möchten es aber gern wissen. Wegen Ihrer Wechsel machen Sie sich keine Sorgen. Ich stehe Ihnen dafür gut. Haben Sie keine Angst, dass ich inzwischen abreise? Ich kann nicht abreisen. Ich muss hier noch einiges in Ordnung bringen. Wie steht es übrigens mit dem Wagen? Haben Sie wirklich einen für mich? Noch nicht, aber ich sehe mich um. In etwa 10 Tagen werde ich ihn brauchen. Tun Sie Ihr Möglichstes. Es muss ein absolut zuverlässiger Wagen sein. Ich gebe Ihnen eine Anzahlung. Sagen wir 20.000. Ist Ihnen das recht? Das ist mir leider gar nicht recht. Dieser Walter hat mir viel mehr versprochen. Schön. Da haben Sie einen Scheck auf 30.000. Im Versprechen sind die Herren groß. Sie bekommen mehr von mir, wenn Sie mir wirklich helfen. Mit dem Wagen hat das Geld nichts zu tun. Den bezahle ich, sobald Sie ihn mir übergeben. Ich werde mich telefonisch melden. Er meldete sich aber nicht. 2 Tage vergingen, ohne dass irgendetwas geschah. Das beunruhigte mich. Noch mehr beunruhigte mich aber, dass die zwei Polizisten oder Erpresser oder was immer sie waren, sich auch nicht mehr rührten. Es entstand eine Stille, die mir unheimlich wurde. Ich fragte mich, warum ich so wild darauf war, dass Neumann sich meldete. Herr Neumann interessierte mich überhaupt nicht. Es wäre mir am liebsten gewesen, er wäre nie zu mir gekommen, sondern hätte sich einen anderen Autohändler ausgesucht. Aber die Stille, die um mich entstanden war, behagte mir ganz und gar nicht. Ich kam mir vor wie ein Mensch, der ganz allein im Wald ist und in die Gegend ruft, um nur irgendeine Stimme zu hören. Hallo, Carpenter? Neumann hier. Haben Sie den Wagen? Bedauere. Irgendeinen. Sie könnten meinen Studebaker haben. Gut. Können Sie sofort herkommen? Sie wissen ja die Adresse. Ich bin in 10 Minuten da. Beeilen Sie sich bitte. Ich warte. Mr. Carpenter? Ja. Hat er Sie angerufen? Ja. Was will er von Ihnen? Ich habe den Wagen gebracht. Er braucht keinen Wagen mehr. Gehen Sie hinauf. Er wohnt im 1. Stock, Tür 3. Sind die zwei noch unten? Ja. Sind Sie mit dem Wagen gekommen? Mhm. Ich zahle Ihnen für den Wagen, was Sie wollen. Sie müssen mich nur von hier wegbringen. Na, das wird kaum gehen. Unsere Freunde Walter und Leo sind nicht allein. Da sind noch 3 andere Burschen, die in einem schwarzen Tatra vor der Haustür warten. Gibt es eine Hintertür? Nein. Haben die zwei versucht, hier einzudringen? Nein, sie warten. Sie wissen, dass ich einmal herauskommen muss. Ja, warum sind Sie denn überhaupt nach Hause gegangen? Ich habe doch alles hier. Was heißt alles hier? Mein ganzes Geld. Hat man Sie ohne weiteres passieren lassen? Na, warum nicht? Sie haben meine Wechsel, morgen sind Sie fällig. Ich bringe alles in Ordnung, wenn Sie mich hier herausholen. Ja, wie? Soll ich Sie in meine Tasche stecken? Augenblick. Sie hat man passieren lassen. Ja. Ja, so wird es gehen. Sie gehen voran, ich bleibe so weit hinter Ihnen, dass man mich nicht sehen kann. Wenn Sie unten sind, setzen Sie sich in den Wagen und lassen den Motor laufen. Ich renne dann durch und so wie ich im Wagen bin, müssen Sie losfahren, so schnell Sie können. Mhm. Vor den Tataren brauchen wir keine Angst zu haben, wenn wir erst im Wagen sind. Also, ich renne durch. Gut, dann gehen wir gleich, sonst überlegen Sie sich's noch. Ja, wir gehen. Noch etwas. Besser, Sie nehmen diesen Umschlag. Ja? Sie wird man bestimmt nicht durchsuchen. Was wollte er? Der Wagen war ihm zu teuer. Kommen Sie herein. Wir besprechen das. Ich hab's eilig. Warum liegen Sie? Dann saß ich zu Hause und starrte auf das Telefon. Ich hoffte, dass Herr Neumann wenigstens anrufen würde. Er war zurückgelaufen, als die beiden Agenten mir in den Weg gesprungen waren. Aber nichts rührte sich. Wenn ich so vergeblich wartete, fiel mir der Umschlag ein. Ich nahm ihn aus der Tasche und öffnete ihn. Er enthielt zwei Sparbücher einer Züricher Bank, lautend auf den Überbringer. Auf dem einen waren 270.000 Franken, auf dem anderen 250.000. Außerdem war noch ein Kartonstreifen in dem Umschlag, auf dem nichts stand als Wienerwald. Es war offenbar das Kennwort. Herr Neumann hatte mir sein ganzes Vermögen anvertraut. Er war mir nicht sonderlich sympathisch, aber ich konnte ihn doch nicht einfach im Stich lassen. Er baute auf mich. Ich war seine letzte Hoffnung. Ich war bereit, um diese zwei Sparbücher zu kämpfen wie um mein Leben. Die Rundfunknachricht am nächsten Morgen warf mich beinahe um. Wien. Heute Morgen wurde der Direktor der Riva Aktiengesellschaft, Willi Neumann, in seiner Wohnung in der Taubstummengasse erschossen aufgefunden. Neben der Leiche lag ein Revolver. Bei einer Überprüfung der Firmengebarung, die in der letzten Zeit stattfand, wurden Unterschlagungen größeren Ausmaßes aufgedeckt. Die Polizei vermutet Selbstmord. Aber ich wusste, dass Neumann sich nicht umgebracht hatte. Er konnte sich nicht umbringen, wenn in Zürich eine 500.000 Franken auf ihn wartete. Ich war überzeugt davon, sie hatten ihn erschossen. Und genauso würden sie eines Tages mich erschießen, um zu ihrem Geld zu kommen. Die Angst verließ mich nicht. Im Flugzeug hielt ich jeden zweiten Mann für einen Agenten und in der Bank in Zürich den Portier. Als ich das Geld in meiner Aktentasche verstaut hatte, fürchtete ich jeden Augenblick, der Kassierer würde mich zurückrufen. Auch in Genua konnte ich nicht schlafen und nicht in Rom, bis ich mir die neuen Papiere beschafft hatte, die auf den Namen Andrew C. Barnett lauteten. Später versuchte ich mir einzureden, das Ganze sei überhaupt nicht geschehen, aber das Geld war ja da. Es war die einzige Wirklichkeit. Nun saß ich in der Morgendämmerung in einem fremden Garten und wartete auf die Polizei. Irgendein beschränkter Beamter würde meinen Pass als falsch erkennen, die Herkunft meines Geldes als unrechtmäßig und mich hinter Schloss und Riegel setzen. Ich würde mein ganzes Geld verlieren. Und wenn ich dann eines Tages aus dem Gefängnis kam, würde am Tor irgendein Walter auf mich warten und mich wortlos niederknallen. Und das alles nur, weil Soulfield Angst bekommen hatte, ich sei ein Polizist. Und mich auf diese Party gelockt hatte, um mich auszuhorchen. Da sind Sie ja. Ich suche Sie die ganze Zeit. Was ist denn? Wir müssen etwas unternehmen. Ich war drüben in Mrs. Warners Haus. Es ist offensichtlich ein Einbruch begangen worden, während wir hier getanzt haben. Was? Ihr ganzer Schmuck ist gestohlen worden. Ich konnte keine besonderen Spuren entdecken. Die Balkontür wurde eingedrückt, die Lade aufgebrochen. Sonst ist in der Wohnung alles in Ordnung. Der Dieb muss schnurstracks auf die Lade zugegangen sein. Es muss also jemand gewesen sein, der sich genau auskennt. Ein Hausangestellter? Nein, das glaube ich nicht. Wenn wir die Polizei nicht verständigen und auch Mrs. Warner davon abhalten können, dann muss sie ihre Versicherung benachrichtigen. Und die wird sich jedenfalls an die Polizei wenden. Und das wollen wir doch nicht, oder? Tja, mir ist das gleichgültig. Gehen wir mal logisch vor. Der Dieb muss mit Mrs. Warners Verhältnissen vertraut sein. Er weiß genau, wo sie ihren Schmuck aufbewahrt. Außerdem muss er ein Dilettant gewesen sein. Wieso? Sonst hätte er alle Schränke und Laden aufgerissen, nicht nur die eine. Ah, ja. Aber er ist genau auf diese Lade losgegangen. Und er muss es sehr eilig gehabt haben. Aus alledem folgt, der Dieb war mit uns auf der Party. Natürlich hat er es eilig gehabt, damit sein Verschwinden nicht auffällt. Wer von uns hat die Party verlassen? Ich nicht. Na, seien Sie doch nicht kindisch. Kein Mensch verdächtigt Sie. Sie haben Geld genug. Nein, es muss jemand sein, der Geld braucht. Bleiben wir bei der Logik. Wer braucht Geld? Alle, die keins haben. Jetzt ist mir alles klar. Kommen Sie mit. Einen Augenblick, Baron. Bitte. Etwas Wichtiges. Was kann ich für Sie tun? Warum sind Sie dagegen, dass die Polizei benachrichtigt wird? Ich? Sie waren es doch, der darauf bestanden hat. Aber ich halte es auch für besser, wir alle. Der Skandal. Gut. Die Polizei soll kommen. Und was glauben Sie, wird sie finden? Was? Nun, ich hoffe den Schmuck. Sie wollten doch gestern 5 Millionen Lire von mir. Ich bitte Sie, Mr. Field. Ich bin bereit, Ihnen die 5 Millionen zu geben. Ja? Aber Sie brauchen ja jetzt das Geld nicht mehr. Wieso? Geben Sie den Schmuck heraus. Sind Sie wahnsinnig? Ich habe Sie beobachtet und nicht ich allein. Sie haben die Party verlassen. Natürlich. Ich musste nachsehen. Ich war in der Küche, im Keller. Sie waren ganz woanders. Mr. Barnett hat genau gesehen, wohin Sie gegangen sind. Machen Sie keine Geschichten. Geben Sie den Schmuck heraus. Wie können Sie mit einem Ehrenmann so sprechen? Sie haben kein Recht, mich zu schlagen. Es ist besser für Sie, wir machen die Sache unter uns aus. Oder wollen Sie, dass wir zur Polizei gehen und alles erzählen, was wir wissen und was wir gesehen haben? Na, was ist? Soll ich noch einmal zuschlagen? Nein, nein. Aber Sie übergeben mich nicht der Polizei? Nein. Obwohl Sie es verdient hätten. Gerade die arme Mrs. Warner mussten Sie bestehlen. Och, sie ist reich. Haben Sie nicht gewusst, dass sie verehrt? Sie hätten das alles umsonst haben können, Sie Idiot. Aber ich wollte doch Miss Hillman heiraten. Hätte Mrs. Warner den Schmuck später wieder zurückerstattet, sobald alles gelungen wäre. Bestimmt, das war meine Absicht. Sie werden mich doch nicht für einen Dieb halten, meine Herren? Nein, ich verstehe Sie nicht. Wozu brauchten Sie Mrs. Warners Schmuck, wenn Sie Miss Hillman heiraten wollten? Die Hypothek. Der Palazzo gehört nicht mehr mir. Ich soll morgen gepfändet werden. Miss Hillman dachte ohnehin, ich wollte sie nur ihres Geldes wegen heiraten. Dabei war es Liebe. Ich schwöre Ihnen, meine Herren, es war Liebe. Wie hoch ist die Hypothek? 5 Millionen Lire. Ich bin erledigt, Mr. Barnett. Morgen kommen alle meine Gläubiger. Wie viel ist der Palazzo wert? 20 Millionen. Aber ich bekomme nicht einmal 10. Ich gebe Ihnen die 10. Sind Sie verrückt? Ich weiß, was ich tue. Mr. Barnett, Sie wollen mir den Palazzo abkaufen? Ja, ich übernehme die Hypothek und zahle Ihnen 5 Millionen in bar. Das wäre eine Lösung. Sie geben dem Baron 5 Millionen, der Baron verschwindet und lässt sich nicht mehr blicken. Aber es ist das Haus meiner Väter. Blödsinn. Geben Sie schon die Kassette her. Ich bitte sehr. Sofort. Gehe gleich zu Mrs. Warner. Sie wird sich bestimmt freuen. Aber sagen Sie ihr bitte nicht, dass ich... Soll sie mich für den Dieb halten? Ihnen kann es doch egal sein. Sie verschwinden. Jawohl. Kommen Sie heute um 3 zu mir. Wir gehen dann zum Notar. Wie steht es eigentlich mit den Möbeln? Kristall, die Bilder. Wollen Sie das auch alles haben? Ja, ich habe den ganzen Palazzo gemeint. Mit allem, was darin steht und liegt. Abgesehen von Ihrem persönlichen Eigentum. Was soll ich denn mit dem nackten Gemäuer anfangen? Ja, dann glaube ich, habe ich aber den Preis zu niedrig berechnet. In dem Haus befinden sich wertvolle Kunstgegenstände, der ganze Besitz meiner Familie. Wenn Ihnen die 5 Millionen zu wenig sind, müssen Sie sich einen anderen suchen. Aber Mr. Barnett, Sie missverstehen mich. Ich will Ihnen den Palazzo gerne verkaufen. Ich freue mich, dass gerade Sie ihn erwerben wollen. Aber schließlich ist das alles, was ich habe. Bilder meiner Vorfahren. Ja, was wollen Sie noch für den Kram? 1 Million? Ich akzeptiere. Ah, Mr. Barnett, gut, dass ich Sie sehe. Sagen Sie, ganz klar ist mir die Sache nicht geworden. Da gibt Mrs. Warner dem Baron ihren Schmuck zur Aufbewahrung. Plötzlich haben es alle vergessen. Keinem fällt es ein. Eine besoffene Bande. Was sagen Sie dazu? Miss Hillman hat recht gehabt. Solcher Schmuck gehört in ein Safe. Ist sie nicht schön? Sehr schön. Und nicht nur das. Ich bin noch nie einer so intelligenten und verständnisvollen Frau begegnet. Ein so musischer Mensch. Wie geschaffen, um die Frau eines Künstlers zu werden. Ich könnte sie vom Fleck weg heiraten. So. Ich bin schließlich reif genug. Wir verstehen uns auch ausgezeichnet. Aha. Könnten Sie auf Evelyn verzichten? Ich? Sie sind ja nicht gleichgültig. Nein, nein, nein, nein, nein, sagen Sie nichts. Ich habe das sofort bemerkt. Wenn es ein anderer wäre, würde ich nicht mehr mit ihm sprechen. Aber Ihnen muss ich sie gönnen. Wirklich, Mr. Barnett. Es tut mir alles so leid. Ich hoffe nur, wir können trotzdem Freunde bleiben. Es ist alles so schrecklich. Ich weiß nicht. Leben Sie wohl. Wo läuft der junge Dürrmeier denn hin? Keine Ahnung. Der wollte mich gerade mit Miss Hillman verheiraten. Großartig. Da feiern wir Doppelhochzeit. Ja. In Ihrem Palazzo. Mrs. Warner ist doch noch jung, nicht? Ja. Und hübsch. Und überhaupt. Eine Frau mit Herz. Wir haben uns gerade miteinander ausgesprochen. Und sie hat mir alles erzählt. Mit 18 hat sie diesen Warner geheiratet, der nie Zeit für sie gehabt hat. Geschäftsmann, Bierbrauer. Naja, hat sein ganzes Leben damit verbracht, Geld zu machen. Die Arme war immer allein, fast 30 Jahre lang. Und was hat sie von ihrem bisherigen Leben gehabt? Ich kann das verstehen. Was habe ich von meinem Leben gehabt? Liebe? Lächerlich. Ich habe für solche Dinge nichts übrig gehabt. Aber der Mensch braucht es, verstehen Sie? Besonders, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat. Ich sehe es ja an Ihnen. Sie sind noch jung. Sie haben auch schon das Bedürfnis, sich sesshaft zu machen. Ich verstehe trotzdem nicht, warum Sie den Palazzo gekauft haben. Eine Villa hätte es doch auch getan. Ja, naja. Mit einem ortsansässigen Grundbesitzer sind die Behörden liebenswürdiger. Meinen Sie? Übrigens, ich muss Ihnen auch noch etwas erzählen. Ich heiße nicht Zollfield. Mein richtiger Name ist Salvatore Felice. Ach, ja, sehr erfreut, Mr. Felice. Na, sagt Ihnen mein Name nichts? Nee. Haben Sie vor 3 Jahren nicht die Zeitungen gelesen? Mein Name war doch in allen Zeitungen. Ja, ich glaube, damals war ich noch bei der Armee und da habe ich eigentlich wenig Zeitungen gelesen. Die ganze Welt hat auch davon gesprochen, als ich aus den Staaten ausgewiesen wurde. Der Gangsterboss Felice, aus den USA ausgewiesen und nach Italien verbannt. Ah ja, richtig. Ja, ich glaube, jetzt kann ich mich erinnern. Ach, das waren Sie? Aber war ich gar kein Boss. Der Boss war Rico. Ich war nur sein Strohmann. Ich habe alles auf mich genommen und mich ausweisen lassen. Dafür bezahlt mir Rico bis heute $700 im Monat. Das ist meine Rente. Was geschieht aber, wenn ich sie eines Tages nicht mehr bekomme? Wenn man nämlich Rico drüben erledigt hat. Es muss ja nicht einmal die Polizei sein. Er hat ja noch genug andere Feinde. Oder was geschieht, wenn Rico die $700 im Monat eines Tages zu viel werden? Das macht immerhin 8.400 im Jahr. Ja. Naja, er kann ja nicht plötzlich aufhören, mich zu bezahlen. Solange ich lebe, bin ich Kronzeuge. Aber wenn ich nicht mehr lebe, wenn er jemanden engagiert. Viele von den Burschen, die hier herumlaufen, wären für ein paar lumpige Dollar bereit, mir ein Messer in den Rücken zu stoßen. Oder die Polizei. Wenn die Polizei eines Tages drauf kommt, dass sie den Falschen ausgewiesen hat, dann ist es auch aus mit meiner Rente. Sie sind mir doch nicht böse, dass ich Sie zuerst für einen Polizisten gehalten habe. Aber ich bitte Sie, reden wir nicht mehr davon. Wissen Sie, ich glaube, ich werde Mrs. Warner heiraten. Das ist nichts, dieses Leben in ständiger Unsicherheit. Diese ewige Angst, am frühen Morgen beim Aufwachen seinem Mörder gegenüberzustehen. Ich werde das Problem endlich lösen. Radikal. Sobald wir getraut sind, schicke ich Rico ein Telegramm, dass ich in Zukunft auf seine Rente verzichte. Er soll sie geben, wem er will. Ich brauche sie nicht mehr. Ich fange ein neues Leben an. Er wird Augen machen. Das hat er bestimmt nicht erwartet, dass ihm der alte Zoll noch ein Schnippchen schlagen wird. Noch nie war mir meine Villa so leer und einsam vorgekommen wie an diesem Morgen. Ich setzte mich ans Fenster und sah hinunter auf den Strand und dachte an Sol Field und seine späte Einkehr. Er war seine Sorgen los, aber für mich gab es keine Erlösung. Jeden Augenblick konnte ein unscheinbarer kleiner Mann die Straße heraufkommen, höflich grüßen und mich auffordern, ihm zu folgen. Ohne Wiederkehr. Hallo, Mr. Barnett. Hallo. Oh, ich störe Sie bei der Arbeit. Ach, das ist nicht so wichtig. Ich arbeite nur, wenn ich nichts Besseres zu tun habe. Ich habe Sie am Fenster sitzen sehen. Ich dachte, Sie kommen vielleicht ein bisschen mit zum Strand. Darf ich Ihnen eine Tasse Kaffee anbieten? Nein, danke. Ich habe schon gefrühstückt. Ja, bitte nehmen Sie doch Platz. Dankeschön. So. Obst vielleicht oder eine Orangeade? Nein, danke, gar nichts. Ja, das war heute Nacht ein bisschen, wie soll ich sagen, turbulent, nicht wahr? Dieser Baron, das... Ich habe mir Ihren Antrag durch den Kopf gehen lassen. Ich bin einverstanden. Ich weiß nicht, bitte? Ja, Sie gefallen mir. Ich werde Sie heiraten. Gestatten Sie es? Das kommt mir ganz überraschend. Natürlich, dass Sie überhaupt, aber ich weiß nicht, was ich dazu... Ich meine... Sie werden sich an den Gedanken gewöhnen. Es ist doch nichts Schreckliches dabei, oder? Aber Sie scherzen doch. Durchaus nicht. Mit solchen Dingen macht man keinen Spaß. Ich fürchte, Sie überschätzen mich. Ich bin nicht der, für den Sie mich halten. Es ist mir ganz gleich, was Sie sind. Ob Sie Ihr Geld mit Schreiben verdient haben oder mit Glücksspiel und Mädchenhandel. Oder auch, ob Sie überhaupt kein Geld haben. Bei Ihnen ist mir das gleich. Gewiss, ich glaube Ihnen, dass das bei Ihnen keine Rolle spielt, aber... Müssen wir denn von Geld reden? Das Unglück kam gerade in dem Augenblick, in dem ich es am wenigsten erwartet hatte. Ich war gerade dabei, meine Badesachen einzupacken, als es draußen läutete. Es war weder der Briefträger noch Sol Field, noch irgendeiner meiner bisherigen Besucher. Die dauernde Angst hatte mein Gehör so sehr geschärft, dass ich die Art, in der jeder einzelne von ihnen läutete, von der des anderen genau unterscheiden konnte. Und doch war das kein Fremder. Ich kannte diese Art des Läutens. Ah, hübsch haben Sie sich hier eingerichtet, Mr. Carpenter. Ich meine, Mr. Barnett. Meine Verehrung, Nächste. Ich werde die Herren allein lassen. Das dauert nicht lange. Ich komme gleich zum Strand. Bis nachher. Ja. Meine Verehrung, Nächste. Was wollen Sie von mir? Ich habe das Geld für die Wechsel bei meinem Wiener Rechtsanwalt deponiert. Sehen, wie es Ihnen geht. Guten Tag sagen. Sie gestatten? Ja, bitte. Ich habe nicht viel Zeit. Sie hören doch, die Dame wartet auf mich. Also sagen Sie schon, was Sie von mir wollen. Es war einmal vor nicht allzu langer Zeit ein junger Amerikaner in Wien. Er handelte mit Autos. Das Geschäft ging aber von Tag zu Tag schlechter und da machte unser junger Freund einen Fehler. Er lieh sich Geld von einem Wucherer. Der Wucherer gab seine Wechsel weiter und als der Zahltag kam, da konnte er nicht zahlen. Sie irren sich. Ich habe bezahlt. Das Märchen hat gerade erst angefangen. Geduld. Jetzt kommen die beiden bösen Wölfe. Sie waren aber gar nicht so böse, denn sie wollten dem jungen Amerikaner seine Schuld erlassen, wenn er ihnen ein bisschen half. Und der junge Amerikaner fiel vor Begeisterung in die Knie und versprach ihnen zu helfen, den dicken Bären, der mehr Honig geleckt hatte, als ihm gut tat, und leider nicht seinen eigenen, zu fangen. Das tat er aber nicht, der junge Amerikaner, sondern er ging zu dem diebischen Bären und warnte ihn. Dann nahm er noch den ganzen Honigtopf, den der Bär in den Bergen versteckt hatte, und verduftete damit, wie er glaubte, für immer. Der arme Bär nahm sich das so zu Herzen, dass er seinem Leben ein Ende machte. Erzählen die Wölfe. In Wirklichkeit waren sie es aber, die ihn gefressen haben. Außerdem war da gar kein Honigtopf. Der Amerikaner ist einfach davongegangen, weil er keine Lust hatte, das Schicksal des Bären zu teilen. Und ausgerechnet in die Berge. Dort fühlte er sich sicher. Er ist aber nicht lange dort geblieben. Es geht Sie einen Dreck an, wohin ich gefahren bin. Ich habe keine Lust mehr, von Ihnen Märchen erzählen zu lassen. Leider ist es kein Märchen, sondern blutige Wahrheit. Übrigens frage ich ja nicht, wohin Sie gefahren sind. Sie haben Ihre Spuren hinterlassen. Sie haben einen Flug nach Zürich gebucht. Naja, was hätten Sie sonst machen sollen? Sie mussten ja das Geld haben, und zwar möglichst schnell, sonst hätte sich der ganze Dreh nicht gelohnt. Außerdem wollten Sie als Ehemann Ihre Wechsel bezahlen. Sie haben das Geld von Neapel aus an Ihren Anwalt geschickt. Das war Ihr dritter Fehler, der entscheidende. So haben wir wenigstens gleich gewusst, wo Sie stecken. Was wollen Sie? Ich könnte meinen Leuten erzählen, dass ich Sie nicht gefunden habe. Wie viel ist Ihnen das wert? Gar nichts. Ich kann mich immer schlechter an Sie erinnern. Wenn ich scharf nachdenke, dann komme ich drauf, dass ich Sie überhaupt nicht kenne. Machen Sie keinen vierten Fehler. Ich bin gekommen, um mich im Guten mit Ihnen zu einigen. Es gibt aber natürlich auch andere Möglichkeiten. Wenn man sich schon darauf einlässt, mit einem Dieb zu verhandeln, dann müsste dieser Dieb eigentlich froh darüber sein. Rühren Sie mich nicht an! Ich habe es gar nicht gern, wenn man mich in meinem eigenen Haus beleidigt. Lassen Sie mich sofort los! Raus. Schön. Mein Vorschlag ist Ihnen neu. Aber Sie werden sich die Sache überlegen. Verschwinden Sie. Und zwar gut überlegen. Dann werden Sie einsehen, dass Sie auf diese Weise noch glänzend abschneiden. Ich gebe Ihnen Bedenkzeit bis 3 Uhr. Sollten Sie nicht zu Hause sein? Raus! Sie werden zu Hause sein. Ich goss mir einen Martini ein. Die Hand zitterte mir. Ein kleiner, schäbiger Spitzel, den ich unter anderen Umständen im Handumdrehen hinausgeworfen hätte, war imstande, mich zittern zu lassen. Vor ihm hatte ich doch keine Angst. Ich hatte Angst vor den Leuten, die ihn geschickt hatten, vor den Leuten, denen es ein leichtes gewesen war, Neumann umzubringen und den Mord als Selbstmord zu tarnen. Wenn ich Leo jetzt mit einer gewissen Summe abfand, dann würde er seinen Auftraggebern gegenüber vielleicht schweigen. Aber nach einiger Zeit würde er wieder zu mir kommen, immer wieder. Wenn ich ihm dann ratenweise Neumanns ganzes Geld gegeben hatte, würde er mich erst recht ausliefern. Übrigens wehrte sich alles in mir, ausgerechnet diesem Leo nachzugeben. Ich war ratlos. In dem Augenblick, in dem ich die kleinste Summe gab, legte ich ein Schuldbekenntnis ab. Aber ich fühlte mich nicht schuldig. Das Geld gehörte Neumann. Wie er dazu gekommen war, das ging mich nichts an. Er hat es mir anvertraut. Wenn jemand das Geld verlangen konnte, dann war er es. Aber Neumann war tot. Ich kam zu keinem Entschluss. Die Sache war so weit gediehen, dass ich nicht mehr allein damit fertig werden konnte. Gegen Mittag ging ich hinüber zu Field und erzählte ihm meine ganze Geschichte. Sol Field wusste Rat. Nachdem er die Affäre mit fachmännischer Gründlichkeit analysiert hatte, ging er mit mir hinüber in meine Villa. Als es um 3 Uhr läutete, war er im Nebenzimmer. Diesmal war ich noch aufgeregter, als Leo eintrat. Ich wusste, es ging ums Ganze. Ich nehme an, Sie haben sich die Sache überlegt. Ich würde an Ihrer Stelle nicht auf den beachtlichen Lebensstandard verzichten, den Sie sich dazugelegt haben. Es ist nicht meine Absicht, Ihnen das ganze Geld wegzunehmen. Ich möchte mich nur ein bisschen an Ihrem Glück beteiligen. Außerdem habe ich Spesen gehabt. Allein die Reisen. Von Trinkgeldern ganz abgesehen. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Ich bin bescheiden. Ich würde mich mit 100.000 Dollar zufrieden geben. Wissen Sie, ich möchte in Wien ein kleines Geschäft aufmachen. Kaffeehaus oder Restaurant, irgendetwas in dieser Art. Von mir aus. Ich kann Ihnen aber leider nicht das nötige Kapital vorstrecken. Ich nehme an, dass diese kleine Summe Ihr Budget nicht empfindlich belasten wird. Unser Freund Neumann muss doch viel mehr hinterlassen haben. Ihr Freund Neumann, den Sie umgebracht haben, hat nichts hinterlassen. Und wenn dann, dann weiß ich nichts davon. Ich habe jetzt genug von Ihnen, scheren Sie sich raus. Ich denke nicht daran, Sie zu verlassen, ehe wir unsere Sache nicht bereinigt haben. Also gehen Sie, bevor ich mich an Ihnen vergreife, ja? Sie müssen die Hände nicht hochnehmen, Mr. Carpenter. Aber ich würde an Ihrer Stelle beim Thema bleiben. Ich fürchte, Sie werden noch viel weniger zu Ihrem Geld kommen, wenn Sie mich jetzt erschießen. Ich werde doch einen guten alten Bekannten nicht erschießen. Ich wollte Sie nur warnen, mir zu nahe zu kommen. Schau, schau, eine richtige Pistole hat der kleine Mann. Was wollen Sie denn damit machen? Uns beide umlegen? Und jetzt möchten wir Sie bitten, das Haus zu verlassen und sich hier nie mehr blicken zu lassen. Glauben Sie nicht, dass Sie mich so leicht loskriegen? Sie können noch 10 andere Schläge engagieren. Wer wird denn gleich Schlappen machen? Ich komme wieder. Aber nicht allein. Ich glaube, er ist weg. Er hat es so eilig gehabt, dass er sogar seine Pistole vergessen hat. Aber Sie können sie ihm aufheben. Der kommt wieder. Warum glauben Sie das? Ich kenne den Typ. Eine Hyäne. Wenn er das Aas einmal gerochen hat, lässt er es nicht mehr los. An Ihrer Stelle würde ich mich nicht mehr lange hier aufhalten. Es tut mir leid, wenn Sie weggehen, aber ich glaube, es ist das Beste. Ich würde ein paar Haken schlagen. Afrika oder Griechenland. Und den Namen am besten noch einmal ändern. Vielleicht nehmen Sie wieder den richtigen. Unter diesem Namen sucht Sie bestimmt niemand. Ich war in meinen Namen noch gar nicht richtig hineingewachsen, da sollte ich ihn schon wieder wechseln. Auch den Ort, in dem es mir so gut gefiel. Ich sollte wieder nach Genua fahren und wieder nach Neapel und wieder einen falschen Pass kaufen. Aber bei einem anderen Händler, damit Leo mich nicht wieder an derselben Stelle aufspüren konnte. Oder vielleicht gar zum nächsten amerikanischen Konsulat gehen, um irgendeine Geschichte zu erzählen. Wie ich meine Papiere verloren hatte, um so Nick Carpenter zu seiner Wiedergeburt zu verhelfen. Ich hatte keine Lust mehr, mich zu verstecken, zu verstellen und ununterbrochen darauf bedacht zu sein, meine Spuren zu verwischen. Es liegt etwas Abenteuerliches in der Vorstellung, ein Verfolgter zu sein. Aber man muss auch die Veranlagung dazu haben. Ich habe sie nicht. In einem Augenblick kam mir sogar der Wunsch, ich hätte Leo mein ganzes Geld gegeben und wäre dann mit leeren Händen zu Evelyn Hillman gegangen, um zu sagen, hier bin ich. Aber das war auch keine Möglichkeit. Dabei fiel mir ein, dass ich mich vor vielen Stunden am Strand mit ihr verabredet hatte. Es war schon spät am Nachmittag, als ich hinunterging ans Meer. Sie war nicht da. Ich ging zu ihrer Villa. Ach, Sie? Ich hatte nicht mehr damit gerechnet, Sie noch einmal zu sehen, Mr. Barnett. Kommen Sie doch bitte näher. Ich muss mich entschuldigen, Miss Hillman. Nein, das brauchen Sie nicht. Es war Ihr gutes Recht, meinen Vorschlag abzulehnen. Sie hätten sich nur vielleicht eine andere Methode dazu aussuchen können. Ach, ich bin zu nichts gut. Was ich angreife, geht schief. Ich muss fort, und zwar so schnell wie möglich. Ich habe mir das alles selbst eingebrockt und ich habe kein Recht, Sie mit hineinzuziehen. Was wissen Sie von der Welt? Sie sind immer behütet worden. Ach, da machen Sie sich falsche Sorgen. Niemand hat je daran gedacht, mich zu behüten. Mein Vater war Dentist. Er hat mir $3,000 hinterlassen. Ich habe aber nichts mehr davon. Nur die Rückfahrkarte nach New York. Sehen Sie, ich heiße Hillman. Und irgendjemand auf dem Schiff hat sich in den Kopf gesetzt, ich sei die Tochter von diesem Millionär. Ich soll ihr ähnlich sehen. Er hat behauptet, er hätte mich nach einem Bild in der Zeitung erkannt. Und diese Legende hat mich begleitet. Überall in Europa, wohin ich gekommen bin. Aber mit der Zeit ist es mir zu dumm geworden, den Leuten zu erklären, dass das alles nicht stimmt. Kein Mensch hat mir geglaubt. Alle waren der Meinung, das sei die Laune eines reichen, exzentrischen Mädchens, das zur Abwechslung ein Aschenbrödel spielen will. Es tut mir aber leid, mein Prinz. Ich bin ein Aschenbrödel. Bin ich Ihnen so lieber? Ja. Aber jetzt werden Sie denken, ich hatte es auf den neuen Besitzer des Palazzo abgesehen. Er gehört Ihnen. Soll das heißen? Das Ganze war ein Irrsinn. Ich weiß gar nicht, warum ich dieses Haus gekauft habe. Ich hätte nie genau gewusst, was ich damit anfangen soll. Aber jetzt weiß ich überhaupt nichts mehr. Ich muss fort. Ich kann Ihnen das Ganze nicht erklären, aber ich muss weg und ich komme nicht mehr zurück. Ach so. Dann verstehe ich nicht, warum Sie mir den Palazzo schenken wollen. Sie haben keinen Grund dazu. Sie sind mir nichts schuldig. Ich habe niemanden hier, dem ich alles, was ich besitze, lieber geben würde. Ich kann ja das Haus nicht mitnehmen. Ich habe auch keine Zeit mehr, es zu verkaufen. Machen Sie damit, was Sie wollen. Schenken Sie es dem Roten Kreuz. Hören Sie mir bitte zu, ich möchte nicht so von Ihnen weggehen. Alles hat damit angefangen, dass ich aus der Armee entlassen wurde. Als ich in die Staaten zurückkam, wurde mir bald klar, dass mein Leben dort viel unbequemer sein würde als bisher in Europa. Ich hatte nichts Besonderes gelernt. Und das bisschen Geld, das ich erspart hatte, reichte nicht dazu, dass ich mich drüben selbstständig machte. Ich fuhr also wieder nach Wien zurück. Ich versuchte mir einen zu erwischen. Ich muss wieder nach Genua fahren und wieder nach Neapel und wieder einen falschen Pass kaufen, aber bei einem anderen Händler, damit dieser Leo mich nicht wieder an derselben Stelle aufspüren kann. Ich habe nichts zu erwarten als eine ewige Flucht von einem Land ins andere. Gefängnis oder Genickschuss. Also bitte lass mich gehen, das ist wirklich besser für mich. Du musst das Geld zurückgeben, Nick. Aber das gehört doch niemandem. Wir werden schon einen Weg finden. Während all der Stunden, die wir noch zusammenblieben, sprachen wir kein Wort mehr über die Zukunft. Auch beim Abschied nicht. Am nächsten Tag erschien mir die Situation noch auswegloser als vorher. Ich konnte nicht dableiben und ich konnte nicht weggehen. Mein Wunsch, die Sache ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen, war so stark, dass ich daran dachte, mich der Polizei zu stellen. Ich wusste, Evelyn würde auf mich warten, auch wenn ich eine Zeit lang im Gefängnis sitzen musste. Seit heute Nacht würde sie auf mich warten. Nun konnte uns nichts mehr auseinanderbringen. Ich beschloss, nach Rom zu fahren und mir dort in der amerikanischen Botschaft Rat zu holen. Der Beamte, der mich empfing, war ein Mann mit kurzgeschnittenen Haaren und einem professionellen Lächeln. Ich erzählte ihm die Geschichte so, als sei sie nicht mir passiert, sondern einem guten Freund von mir. Und was gedenkt Ihr Freund nun zu tun? Ja, er möchte das Geld gern zurückgeben, aber er weiß nicht wem. Er kann ja nicht nach Moskau fahren, um das Geld zurückzuerstatten. Vielleicht könnte man es irgendwie auf einem zwischenstaatlichen Weg erledigen? Ich glaube nicht, dass die Situation so einfach ist, wie Ihr Freund sie sich vorstellt. Soweit ich Sie verstanden habe, entstammt das Geld einem seinerzeit von den Russen verwalteten Betrieb in Österreich. Ja, ganz recht. Diese Betriebe sind 1945 von den Russen beschlagnahmt worden, weil sie angeblich deutsches Eigentum waren. Früher einmal haben sie Privatleuten gehört, die heute nicht mehr sagen können, was davon ihr Eigentum ist und was nicht. Zwischen ihnen und heute steht das Hitler-Regime und die russische Besetzung. Jetzt verwaltet diese Betriebe der österreichische Staat. Eigentlich sollte das Geld der österreichische Staat bekommen. Aber wer weiß, ob das Geld überhaupt aus jenem Betriebe stammt. Sie sagen, dass dieser Direktor das Geld auf einem Schweizer Konto hinterlegt hat. Ja. Vielleicht waren das seine Ersparnisse. Vielleicht waren es Provisionen aus Geschäften, die er mit anderen Firmen gemacht hat. In diesem Falle müsste das Geld nämlich seinen Erben zukommen. Sind denn Erben da? Ich weiß nicht. Ich glaube eher nein. Denn auch die entferntesten Verwandten haben Anspruch darauf, ihn zu beerben, vorausgesetzt, dass er das Geld nicht gestohlen hatte. Hat überhaupt jemand ein Verfahren gegen ihn eingeleitet? Ich habe keine Ahnung. Wenn das Geld wirklich gestohlen war, dann hätten entweder die Russen oder die Österreicher zu Gericht gehen müssen. Niemand kann sagen, dass eine Summe gestohlen worden ist, solange das nicht gerichtlich festgestellt ist. Am besten wäre es, wenn Ihr Freund das Geld auf einer Bank deponieren würde, mit der Maßgabe, dass es demjenigen ausgezahlt werden soll, der seine rechtlichen Ansprüche darauf geltend machen kann. Ja, aber mein Freund möchte gern wissen, wer ihn wegen dieses Geldes überhaupt belangen könnte. Der Eigentümer. Ja, aber der ist tot. Dann seine Erben, wenn es welche gibt. Oder der rechtmäßige Eigentümer, dem jener Direktor es gestohlen hat, falls er es wirklich gestohlen hat. Ihr Freund könnte eventuell wegen Beihilfe zum Diebstahl belangt werden. Von wem? Na, in erster Linie von den Russen. Eventuell von den Österreichern. Aber auch nur dann, wenn ihm nachgewiesen werden kann, dass er von dem Diebstahl, der erst recht nachgewiesen werden muss, gewusst hat. Wie Sie sehen, sehr kompliziert. Ja, ich danke Ihnen. Keine Ursache. Dankeschön. Ich hoffe, meine Auskünfte können Ihnen nützen. Verzeihen Sie bitte, aber ich glaube, Ihr Name ist mir entfallen. Darf ich Sie noch einmal bitten? Andrew C. Barnett. Ich war erleichtert und auch wieder nicht. Niemand würde sich mit einem begründeten Rechtsanspruch, wie der Beamte gesagt hatte, melden, um das Geld von mir zu verlangen. Also konnte ich es ruhig behalten. Walter und Leo würden es sich wahrscheinlich schwer überlegen, ehe sie mich mitten in Italien aus Rache töteten. Hier würde sie keine Besatzungsmacht und keinen Geheimdienst decken. Ich brauchte also keine Angst mehr zu haben. Weder vor der Polizei, noch vor Geheimdiensten oder Rächern. Und doch wusste ich, dass ich so lange Angst haben würde, solange ich das Geld des toten Willi Neumann besaß. Ich musste es weggeben. Es widerstrebte mir aber, das Geld auf einer Bank vermodern zu lassen. Ich wollte wissen, was mit dem Geld geschah, um das ich so hart gekämpft hatte. Der Bürgermeister unseres kleinen Ortes war nicht wenig erstaunt, als ich ihm klipp und klar mitteilte, dass ich die Absicht habe, den Palazzo des Baron D'Ampezzo und 60 Millionen Lire in bar der Gemeinde zu schenken. Ich knüpfte daran die Bedingung, dass aus dem Palazzo ein Kinderheim gemacht und das Geld dazu verwendet werden sollte, armen Kindern aus Rom, Neapel, Mailand und anderen Städten alljährlich ein paar schöne Ferienwochen zu sichern. Als ich die Urkunde, in der ich den Palazzo und mein Konto der Gemeinde übereignete, unterschrieben hatte, verbeugte er sich tief. Und ebenso der Notar. Sie begleiteten mich tänzelnd bis zum Tor und alles verbeugte sich bis zum letzten Gemeindediener. Sie hielten mich für einen verrückten Amerikaner, denn ich wusste, was er mit seinem vielen Geld anfangen sollte. Und wenn ich recht überlege, dann hatten sie recht. Nie vorher war ich mit einem leichteren Gefühl zum Strand hinuntergegangen als an diesem Tag. Ich sah Evelyn schon von Weitem. Du bist gekommen. Ja, die Carpenter ist gekommen. Andrew C. Barnett ist tot. Endgültig. Du, ich bin frei. Wir können jetzt hingehen, wohin wir wollen. Ich werde in Rom eine Tankstelle aufmachen oder einen Autohandel aufziehen oder irgendwas. Wir sind frei. Hast du es zurückgegeben? Ich habe es verschenkt, ja. Der Palazzo gehört jetzt der Gemeinde und mein ganzes Geld auch. Ach, jetzt ist alles gut. Wann fahren wir? Wann du willst. Gleich? Natürlich, gleich. Hey. Zu dumm. Was denn? Jetzt habe ich in meinem Eifer alles weggegeben. Ich habe nicht einmal mehr das Fahrgeld. Ich kann doch nicht zum Bürgermeister gehen und etwas Geld zurückverlangen, nachdem ich alles schon unterschrieben habe. Was denn? Hast du überhaupt nichts mehr außer diesem Geld? Ich meine, etwas, was nur dir gehört. Naja, ein paar Anzüge. Die habe ich mir mal in Wien machen lassen, als ich mein Geschäft groß aufziehen wollte. Ah ja, ich habe vergessen, der Wagen gehört ja noch mir. Den kann ich natürlich verkaufen, aber dafür werde ich nicht viel kriegen. Das ist nur ein alter Studebaker. Ja, aber du hast doch noch ein Geschäft in Wien. Nein, ich habe nie ein Geschäftslokal gehabt, nur ein Büro und das war ein Untermietzimmer. Was sollen wir nur tun? Es war selbstverständlich, dass ich in dieser trostlosen Stimmung den einzigen Menschen aufsuchte, den ich als eine Art Kameraden betrachten konnte. Soulfield lachte, als ich ihm alles erzählt hatte. Er lachte bis zu Tränen. Und könntest du mir sagen, wozu du das Geld in Zürich überhaupt von der Bank abgehoben hast, wenn du es dann wieder verschenkst? Ich habe Evelyn. Schön und gut. Aber wovon wollt ihr leben? Wir müssen doch nicht so üppig leben. Ich habe ja früher auch gelebt. Aber nicht, nachdem du einmal Blut geleckt hast. Du wirst unglücklich mit ihr werden. Gut, man muss nicht Millionär sein. Aber irgendeine Grundlage muss man haben. Du, mir kommt das Ganze vor wie ein Traum. Ich habe das Geld ganz unerwartet bekommen und bin es ebenso plötzlich wieder losgeworden. Ja, nur, dass ich den Verlust besser und gründlicher organisiert habe als den Gewinn. Du bist ein Pechvogel, aber ich hab dich gern. Wie viel brauchst du? Wieso? Keine Angst, an diesem Geld klebt kein Blut. Ich werde mit Mrs. Warner sprechen. Ich werde mir für dich 1 Million Lire ausleihen. Das Geld ist ehrlich verdient, mit Bier. Oder sagen wir 2 Millionen. Das wird dir doch für den Anfang genügen. Und wenn dein Geschäft dann geht, dann kannst du es mir zurückgeben. Ich gehe gleich zu ihr hinüber. Ich weiß gar nicht, wie ich dir dafür danken soll. Du nimmst schön das Geld und haust ab. Und wenn dieser Leo kommen sollte, dann werde ich ihn in das neue Kinderheim schicken. Vielleicht nehmen sie ihn als Portier auf, wenn er verspricht, dass er brav bleiben wird. Oder als Gärtner. Dann kann er wenigstens in der Nähe des ersehnten Geldes sein Leben fristen. Am nächsten Morgen stieg ich in meinen alten Studebaker, holte Evelyn ab und wir fuhren los. Als wir an dem Palazzo vorbeifuhren, sah ich dort den Bürgermeister mit einigen anderen würdigen Herren mit Papieren in der Hand im Garten umhergehen. Sicher machten sie schon Pläne, wie sie den Palazzo für seine neuen Zwecke umgestalten sollten. Wenn es soweit war, würden sie das Heim feierlich eröffnen. Ein Kinderchor würde singen und dann würde der Bürgermeister eine Rede halten und eine Gedenktafel enthüllen, die dem edlen Spender Andrew C. Barnett gewidmet war, auf dass die Kinder immer daran erinnert würden, wem sie ihre sorglosen Ferien zu verdanken hatten. Und diese Tafel oder dieser Stein mit dem Namen Andrew C. Barnett würde zugleich auch das Grabmal dieses Mannes sein, der so kurz auf Erden gewirkt hatte und auf ebenso plötzliche und seltsame Weise verschwunden war, wie er das Licht der Welt erblickt hatte. Nick Carpenter aber, der Wiedergeborene, fuhr mit seiner Braut in einem alten, klapprigen Studebaker die Küste entlang. Hin und wieder streifte ihr Haar im Fahrtwind an meine Wange. Und es schien mir, als sei sie schon immer so an meiner Seite gesessen. Und nie war mir die Bucht so blau vorgekommen und der Himmel so rein. Mir war, als sehe ich das alles zum ersten Mal. Es war der erste Morgen, an dem ich keine Angst hatte. Wir brachten ein Hörspiel von Milo Dohr und Reinhard Federmann, Die Angst am frühen Morgen. Die Personen und ihre Sprecher waren Nick Carpenter alias Andrew C. Barnett, Harald Junke, Solfield, Peter Frank, Baron Carlo Stefano D'Ampezzo, Joachim Engel-Denis, Mrs. Helen Warner, Gisela Höter, Herr Kostic, Heinz Stöber, Peter Dürrmeier, Erik Schildkraut, Evelyn Hillmann, Irene Marholt, Leo, Josef Schaper, Walter, Hans-Martin Köttenich, Herr Neumann, Reinhold Nitschmann, Konsularbeamter, Konrad Meyerhoff, Rundfunksprecher, Sven Schürenberg, Ton, Reinhard Krawulski, Schnitt, Edith Acker, Regie, Jürgen Petersen.